Kundgabe 6186. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.2.1955. Kraftzustrom durch Gottes Ansprache. Wenn ich zu euch Menschen spreche, dann strömt euch Kraft zu, die unbeschreiblich wirksam ist, auch wenn ihr das körperlich nicht spüret. Denn ich rede doch nur die Seele an. Ich spreche Worte, die eurem geistigen Leben dienlich sind. Und es spürt, dass die Seele, die willig ist, mich anzuhören. Die Kraft, die ihr nun zugeht, ist gleichfalls geistiger Art. Also mit den Sinnesorganen des Menschen wenig zu spüren. Doch die Seele reifet aus. Und in desto kürzerer Zeit, je öfter sie mich zu sich sprechen lässt. Und dass es euch Menschen nicht so offensichtlich ist, hat seinen Grund darin, dass eine merkliche Wohltat, ein spürbarer Fortschritt der Seele zur Nachahmung veranlassen könnte, aus selbstischen Motiven, aus Berechnung und darum ohne Erfolg bleiben würde. Es muss im freien Willen mein Wort angehört werden. Es muss der Mensch innerlich dazu angetrieben sein. Er muss meine Gegenwart ersehnen und nur aus Liebe zu mir wollen, dass ich zu ihm rede. Er darf nicht dazu angeregt werden durch Versprechungen oder Erfolge, die er selbst kontrollieren kann und sein Streben wertlos für die Seele wäre. Doch Kraft empfanget ihr ungemessen, auch wenn ihr als Mensch das nicht beweisen könnet, denn meine Ansprache ist die Entäußerung meiner Liebekraft, die also auf euch überströmen muss. Ich kann euch nur sagen, dass eure Seele einen übergroßen Segen davonträgt, die von dieser meiner Liebekraft berührt wird, denn es strömt etwas Geistiges zur Erde hernieder, um sie zu beglücken. Aber es wären alle diese Worte leere Worte, wenn die Auswirkung nicht zu erkennen wäre am Wesen des Menschen, das von meinem Liebegeist durchstrahlt ist, also wieder nur eine geistige Auswirkung genannt werden kann, nicht aber eine körperliche Veränderung hervorruft, die wieder ein sichtlicher Beweis wäre, den ich nicht gebe, der Willensfreiheit des Menschen wegen. Darum aber verlangen nur so wenige Menschen nach meinem Wort, weil es ihnen nicht solche Vorteile einträgt, die sie sehen und greifen können. Darum bleiben sie in ihrer seelischen Entwicklung zurück. Und sie streben nur das an, was ihnen darum begehrenswert scheint, weil es ihr körperliches Leben hebt. Liebe zu mir fehlt ihnen, die allein meine Ansprache ihnen begehrlich werden ließe. Und so lassen sie sich viel entgehen und ihre Seelen darben. Sie sind kraft- und lichtlos und könnten doch so reichlich versorgt werden mit Licht und mit Kraft. Aber der Wille der Menschen ist frei. Doch ich werde nie aufhören, zu denen zu sprechen, die mich lieben. Und sie werden viel Kraft empfangen dürfen und dereinst schaffen und wirken können im geistigen Reich, wie es ihre Bestimmung ist. Amen.